Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4. Ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? Gott segne dieses Wort. Gottes Güte. In diesem Bibelvers hier aus dem Römerbrief, 2. Kapitel, lernen wir mehr über Gottes Güte. Und ich möchte euch einladen, selber mal in den Römerbrief zu gehen, hier besonders auch erstmal Kapitel 1 und 2. Und wir lernen dann mehr, wie Gott sich hier offenbart hat und durch Paulus spricht und uns hilft, zu verstehen, was nun alles Gottes Güte anbelangt. Und wichtig ist es hier zu verstehen, dass in diesem Zusammenhang hier Gott eben die Sündhaftigkeit und Sünde nicht nur ablehnt, sondern uns eben dazu aufruft, hier speziell andere Menschen nicht zu bewerten oder selber zu richten sozusagen, ja. Denn Gott ist unser Richter, unser Herrgott, richtet alles aus. Alles, was Menschen tun, Gutes und Böse, darauf kommt es an, zu verstehen, dass Gottes Güte eben allen Menschen gegenüber ausgelegt ist. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn ihr den Römerbrief 1 mal durchlest, dann ist es wichtig zu verstehen, dass sich das nicht nur auf die Zeit vor 2000 Jahren oder wann das eben genau geschrieben wurde bezieht, sondern dass es eben Gottes Zorn über die Sünde ist hier dargestellt, und wir haben Gottes absolutes Wort. Und lest das mal selber unbedingt durch, besonders Kapitel 1, worum es geht zu verstehen, dass wir, die wir in Christus leben, gerufen sind, uns abzuwenden als reuige Sünder von der Sünde und vom Bösen. Denn es endet nicht nur mit Sünde, sondern es endet, wenn wir, hoffentlich nicht, aber wenn wir gottlosen Menschen begegnen, die sich nicht abwenden von der Sünde in Reue und sich Christus zuwenden, dann endet das in der ewigen Verdammnis, also am jüngsten Tag, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Und das ist wirklich entscheidend zu verstehen, dass obwohl wir andere Menschen nicht bewerten, heißt das nicht, dass wir in Jesus Christus dann weiter in der Sünde leben, sondern wir wenden uns ab als reuige Sünder von der Sünde und von allem Bösen. Und das macht uns Mut, hier zu verstehen, dass Gottes Güte eben uns hilft, in und durch Jesus Christus zu wachsen. Und wir können nicht in und durch Jesus Christus wachsen, durch die dritte Person der Dreifaltigkeit, den Heiligen Geist, wenn wir nicht nur Gottes Güte wahrnehmen und uns von der Sünde abwenden, sondern verpassen dann Gottes persönlichen Plan und Zeitrahmen für uns als Christen, was Gott vorhat, was Jesus Christus vorhat. Lasst euch nicht beirren von Leuten, die sagen, der Römerbrief ist irgendwie irrelevant oder das, was da steht, ist nicht zeitgemäß oder unmodern oder was auch immer, was ihr da hört. Lest den Römerbrief einst mal ganz genau durch und schaut mal, wie Gottes Zorn über die Sünde sich darstellt. Und es ist wichtig zu verstehen, dass eben am Ende, dass wir am jüngsten Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt, dann ist es nicht nur so, dass wir verstehen, dass Jesus Christus gutmütig ist, so wie er denn gekommen ist in den Evangelien, ja, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sondern aber eben, dass er auch die Sünde verurteilt und verurteilen wird. Und hier ist es entscheidend, geht nochmal hier ins Alte Testament und geht mal in den Psalm 37 rein. Das ist ein Psalm Davids, und lest mal da vom scheinbaren Fruchten der Gottlosen. David beobachtet, was wir auch als Christen oft beobachten, und wir uns auch Obacht geben müssen, dass wir nicht der Versuchung beigeben, nur weil andere Menschen das tun oder sagen, dass wir das auch tun. Ja, dass wir selber in Gottlosigkeit fallen, sozusagen. Lest mal ganz genau hier im Psalm 37 aus dem Alten Testament, was passiert mit gottlosen Menschen. Leute, die sich von Gott abwenden, von jetzt und dann auch in Gottlosigkeit sterben. Lest mal, was hier geschrieben steht. Am Ende, am jüngsten Tag, werden alle, die Jesus Christus abgelehnt haben, in ewiger Verdammnis von Jesus Christus und von Gott getrennt sein. Was wir auch Hölle nennen, das ist so. Und das ist also wirklich etwas, was wir, da können wir nur beten für andere Menschen manchmal, wenn wir uns abwenden als Christen vom Bösen und auch von der Bösartigkeit anderer Menschen, die in ihrer Gottlosigkeit beharren und verharren, aus welchem Grund auch immer. Wir sind nicht da zu urteilen, aber wir wenden uns davon ab. Wir sprechen ein Gebet über die Menschen und lassen dann Gott schalten und walten durch den Heiligen Geist in deren Leben. Und wir verstehen aber, dass Gottes Güte dafür da ist, uns zu schützen vor dieser Gottlosigkeit und die sich dann eben auch besonders im Römerbrief im ersten Kapitel widerspiegelt und auch an vieler anderer Stelle in der Bibel im Alten und Neuen Testament fatale Konsequenzen hat. Gottlosigkeit bedeutet Menschen, die Gott ablehnen und dann in ewige Verdammnis geraten, auf Ewigkeit von Gott getrennt sind, durch ihren eigenen freien Willen. Und darauf an zu verstehen. Lest hier nochmal im Johannesevangelium im Neuen Testament, das ist das Neue Testament, Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16 bis 21, was unser Jesus Christus uns sagt. Wo ist es nicht Gott, der die Menschen in die Hölle schickt, es sind die Menschen selber, die sich in die Hölle schicken. Ganz wichtig, dass ihr dieses zur Kenntnis nehmt. Ja, Johannes Evangelium, drittes Kapitel, Vers 16 bis 21. Und lieber Jesus, wir danken dir für deine Güte und hier, wie du uns schreibst, über dein Gericht über die Sünde, dass du die Sünde richten wirst. Ja, wir beurteilen andere nicht als Christen. Das ist alles dir überlassen. Aber wir nehmen wahr, dass eben leider eben nicht alle Menschen zu dir kommen und leider gottlose Menschen zwar, es scheint so, dass sie hier gedeihen, aber ohne persönliche Beziehung mit dir keine Möglichkeit haben, das ewige Leben mit dir, unserem Herr Jesus Christus, zu empfangen. Und so beten wir für alle Menschen, egal wer es nun sein mag, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist, denn es gibt keine zweite Möglichkeit, zu dir zu kommen. Am jüngsten Tag bist du unser Richter und das ist das, was uns das Wort, die Bibel lehrt und zeigt. Wir danken dir, Herr Jesus, für diese Wahrheiten und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.